WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist die vorletzte Woche vor unserer Weihnachtspause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir beginnen auch heute, wie jede Woche, mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Georg und Georg ist 60 Jahre. Guten Morgen, Georg. Hallo, Domian. Hallo, hallo. Ja. Lieber Georg, um was geht's? Ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr irritiert. Weil ich wieder mal spiele. Mit anderen Worten, ich war ehemals spielsüchtig, 30 Jahre, ja, und habe das nach einer Therapie, die dann eben 2001 geendet hat, 10 Jahre in der Tat frei von Spiel. Was eine lange Zeit ist. Bitte? Was eine lange Zeit ist. Absolut, ja. Zwischendurch habe ich Gott sei Dank mein Insolvenzverfahren erledigen können. Ja. Mit der Wohlverhaltensphase super gelaufen und so weiter. Alles war easy. Also bis 2011 alles gut. Und immerhin, wenn man vorher 30 Jahre gespielt hat, in eine Sucht drin hing, ist das natürlich schon ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man 10 Jahre raus ist. Ja, genau so sehe ich das auch. Aber jetzt kommt die Situation der Dinge. Irgendwann 2011 war das wohl, also 2012, entschuldige, Domian, da war 2012, da kam meine Schwester halt aus Gummersbach, die da hingezogen ist, hat den Tod meiner Mutter, und hat ihren Freund mitgebracht, der auch spielsüchtig war, das wusste ich aber, und es hat gereicht, dass dann später gesagt wurde von den beiden, nach dem Grab, weil er so fertiggestellt wurde bei meiner Mutter, im November war das wohl irgendwann, dann lassen wir essen gehen, hieß es erstmal, und später hieß es dann auch, weißt du was, lassen wir einfach spielen gehen, dann trinken wir einen Kaffee. Ja, und dann hat es gereicht, dass man mir 20 Euro gereicht hat. Ach. Und die habe ich einfach reingeschmissen und das hat echt bei mir so ein Funke ausgelöst. Aber da waren doch andere Leute dabei, die dich hätten abhalten können. Nein, das wäre ich selber nur gewesen. Da war kein Verwandter noch bei, der doch, meine Schwester und eben der Spieler. Ja, eben. Die Schwester zu. Nein, also meine Schwester war ja auch der Meinung, ja komm, dann geh da einfach mit. Ach. Und wir trinken einen Kaffee, wir geben dir einen 20er und was du damit machst, ist deine Sache. Wie, und die wusste von deiner Vergangenheit? Ja. So und dann macht die sowas? Naja gut, ich kann da keine Verantwortung auf andere. Nein, nehmen. Natürlich nicht, weil du selbst Herr deiner selbst sein musst, das ist schon klar. So ist das. Du bist mitgegangen? Ja, ich bin mitgegangen, natürlich. Und das war so eine Zündung irgendwie, ich muss hier vorausschicken, ich habe Bankkaufmann gelernt, ganz verrückt irgendwo. Mhm. Und bin heute als Hartz-IV-Empfänger aufgrund dessen, dass ich eben jetzt später nach der Bank, die ich also nach 10 Jahren dann wohl nicht mehr gemacht habe, habe ich mich selbstständig gemacht in Immobilien- und Kreditvermittlerei. Und da bin ich dann eben jetzt in Größenwahn reingefallen, in damaligen Tagen. Ne? Und habe dann eben jetzt alles, was ich hatte, komplett weggeramscht irgendwo. Also weggespielt und so, wie gesagt, also 2001 war das Ganze dann beendet und... Okay, aber das ist ja Schnee von gestern. Wir reden jetzt von 2012. Richtig. So hat es also wieder angefangen und du bist heute wieder richtig dabei? So ist das. In meinem kleinen Rahmen, weil ich mittlerweile Hartz-IV-Empfänger bin. Wie fühlst du dich dabei? Ganz, ganz mies. Ich fühle mich mies deswegen. Ich kann es doch gerade so auffangen hier und da. Aber ich habe mir geschworen, also in keinem Fall mehr irgendwie mir Geld zu leihen. Wie viel verspielst du denn in der Regel so in der Woche oder im Monat? Ja, das geht also dann. Ich habe so ein kleines Nebeneinkommen, ist auch letztendlich dann bei dem Jobcenter auch angemeldet. Ich verspiele zurzeit alles. Immer mehr und immer mehr. Ne? Also ich verkaufe auch meine eigenen Utensilien, die ich habe. Und erkläre das immer damit, ja, du spielst, weil du eben süchtig bist, aber das kann ja nicht der Sinn, nicht Sinn der Sache sein. Also ja. Im Prinzip, was für viele 10.000 ist, ist für mich vielleicht 400. Ja, verstehe. Ja? Was hast du denn, du hast ja nun auch sehr viel Erfahrung hinter dir, Therapieerfahrung, du hast das Erfolgserlebnis. Ja, Therapie in Richtung Spielsucht weniger. Ach so, das ist, hast du damals alleine geschafft, davon wegzukommen? Das habe ich alleine geschafft. Ah, verstehe. Da habe ich einfach gesagt, du besiegst mich nicht. Und warum? Da bin ich also dann immer wieder zum Automaten hin und habe das also jetzt mit Geld immer wieder versucht und habe das dann irgendwann auch geschafft. Also ja. Komplett 10 Jahre Abstand zu halten. Und warum sagst du jetzt nicht zu der Sucht, du besiegst mich nicht? Weil ich jetzt 60 Jahre alt bin, so verrückt wie das klingt. Also ich sehe kein Leben mehr. Also ich sehe jetzt irgendwo in mir, wie soll ich das ausdrücken? Also da kommt hast du dich aufgegeben schon? So hört sich das an. Also es ist so. Also meinst du, ich bin 60, es ist auch egal, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre spiele und dann sterbe ich. So, meinst du das? Also ich sehe mich in der damaligen Zeit, wo mir 20.000 genauso wichtig waren wie heute 10 Mark oder 10 Euro. Ne? Mhm. Damals habe ich auch so viel, wie ich hatte, einfach reingeschmissen. Am nächsten Tag war wieder Neues. Ja? Ich hatte eine reiche Tante nebenbei. Mhm. So und ähnlich fühlt sich das jetzt auch an, dass ich eben nur jetzt alleine für mich verantwortlich bin, ja, aber gut. Trotzdem alles das, was ich habe. Okay, das erklärt mir aber nicht, warum du nicht sagst, ich bestimme mich selbst und ich lasse mich nicht von der Sucht bestimmen. Weil ich da zu schwach für bin zurzeit. Wie kam das denn eigentlich damals? Hast du von heute auf morgen das wirklich so entschieden? Jetzt ist Schluss? Ja, allerdings auch gezwungenermaßen, weil ich habe damals im großen Spiel gespielt. Und dann war nachher durch meine Kopf in Sand und ein Haus gekauft und später ist er versteigert worden. Daraus habe ich noch Geld gezogen, ne? Mieten kassiert, obwohl das Haus eigentlich gar nicht mehr mir gehörte beispielsweise. Und so konnte ich mich also spielmäßig über Wasser halten. Später war meine Tante mein Versorger mit Geld, die auch relativ gut bestückt mit Geld war. Ja, aber warum hast du von heute auf morgen gesagt, es ist Schluss? Ja, ich musste ja Schluss machen, weil meine Tante oder die Sponsoren letztendlich und ich selber nicht mehr in der Lage war, dieses Geld zu beschaffen. Ach so, verstehe. Ne? Verstehe. Jetzt ist die Frage, willst du davon wegkommen, ja oder nein? Das eine schließt das andere natürlich nicht aus, weil ich auch mittlerweile wieder Alkohol dabei trinke. Ich gehe wieder mal unter Alkohol spielen. Bist du auch Alkoholiker? Das kann ich so nicht bestätigen, weil ich war in einer Kur diesbezüglich über Umwege. Das ist ganz verrückt, das jetzt zu erklären. Das würde zu lange dauern. Nee, du hast auch meine Frage eigentlich gar nicht beantwortet. Okay. Willst du davon weg? Natürlich möchte ich davon weg. So. Selbstverständlich. Darum rufe ich auch jetzt. Ne? Darum geht's. Nur darum geht's. Alles andere ist Rederei. Ganz klar. Will ich davon weg? Ja, sagst du. Zweite Frage ist, schaffe ich das nochmal alleine, wie ich es damals geschafft habe? Da sagst du eher nein. Eher nein. Warum auch immer kann weil ja sein. Weil ich keinen Rückhalt mehr habe. Ja, vielleicht auch, weil du weniger Kraft hast als damals oder was auch immer biografisch dazugekommen ist. So, dann ist die einzige dritte Möglichkeit, sich Hilfe von außen zu holen. So ist das. Ein Schritt ist jetzt zum Beispiel ein Gespräch hier mit uns zu führen. Und von uns aus dann das als Leitfaden zu nehmen, dich morgen an entsprechende Stellen zu wenden, die dir helfen können. Und da gibt es genügend von. Naja, mittlerweile ist mir auch klar geworden, oder ich habe es erfahren, dass eben das Spielsucht anerkannt als Krankheit ist. Und von daher möchte ich auch diesen Weg dann auch beschreiten. Ja, das genau ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Und ich meine, du sagst, weil ich 60 Jahre alt bin, wenn du gesund bist, kannst du ja noch ein sehr langes Leben vor dir haben. Ja, ich gebe mich auch nicht auf, Domian. Es ist nur so, es erschreckt mich, da eben jetzt alles wieder mal, was ich zur Verfügung habe, was im Guthaben steht allerdings, nicht im Kredit steht, wieder verspiele. Ja, ne? Und das ist natürlich hoch erschreckend, aber letztendlich sollte für dich Ansporn sein, dass du das jetzt wieder angehst und dass du es dann auch schaffen wirst, nämlich, dass du es schon mal geschafft hast und dass du 10 Jahre... In der Tat, ja. Ja, das finde ich eine ganz dicke Bank, auf die du hoffen kannst, das dass das eine gute Grundlage ist für dein zukünftiges Agieren. Und ich höre das ja auch aus, dass du es wirklich willst. Dass dir unbedingt. Ja, dass dir noch nicht so richtig klar ist, wie du es anpackst und wie du es machen solltest. Das ist richtig. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Meine Psychologin, die Christine, hat mitgehört. Die ruft dich zurück und gibt dir so einen Leitfaden an die Hand, was du jetzt in den nächsten Tagen einfädeln und was du tun solltest. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, Georg. Und viel Glück und alles Gute. Schönen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Und das hat auch die Iris getan. Und Iris ist 43. Guten Morgen, Iris. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Iris. So, über was reden wir beide? Wir reden darüber, ich habe letzte Woche bei der Freien Themennacht angerufen, so wie heute jetzt halt auch. Ihr habt netterweise zurückgerufen über Schleckerüberfälle. Mhm. Na, ich habe damals bei Schlecker gearbeitet und bin innerhalb von 2 Jahren 2-mal überfallen worden. Es war ja so bei Schlecker, das war ja auch das, was so viel kritisiert wurde, dass in den Filialen immer nur eine Person war. Ein Angestellter. In beiden Fällen ist es bei mir auch so gewesen. Das habe ich auch oft gesehen, wenn ich da war und denke, das kann doch nicht sein, dass in dieser riesen Raum nur eine einzige Angestellte ist, die dann auch nur die Kasse macht. Ja, alles machte. Alles machte sie. Alles machte. Erzähl mal, wie ist das abgelaufen, die Überfälle? Also der erste Überfall, das war auf einem Samstag und samstags hat man immer schon angefangen, die Sonderangebotsschilder für die Folgewoche zu stecken. Mhm. Und damit war ich beschäftigt, ne? Und wir hatten jetzt niedrige Regale und da war immer eine Frau, die ist mir schon komisch aufgefallen. Ich habe gedacht, ja, guckt sie, ob ich gucke, dass sie was klauen kann oder so, ne? Mhm. Ja, und immer so geguckt und irgendwie, wir hatten immer Blickkontakt, ne? Ja. Und das war jetzt eine Filiale, die war von außen gut einsehbar, hatte aber nach links eine kleine Nische, wo dann auch noch eine Abteilung gewesen ist und wo es auch zum Lager ging. Mhm. Und die hatte sich immer so in dem Bereich aufgehalten. Und jetzt durch diese Stickersetzerei, sag ich mal, musste ich auch in die Abteilung, so aus dem Hauptgang raus, sodass nichts zu sehen war, ne? Ja, und da stand sie auf einmal hinter mir und Messer an der Kehle. Ach. Und wo ist, ne, geh da durch die Tür, was ist da, sag ich, das Lager, ne, ja, rein, Knebel im Mund, auf den Boden legen, fesseln. Das hat die Frau mit dir gemacht? Jawohl. Die war die stark und kräftig? Nee, die war eigentlich so meine Statur, ne, also normal. Ne, und die hatte, also war für ein Messer bei dir und hat dich dann... Ein großes, langes Haushaltsmesser. Aber wie kann die dich fesseln, wenn die ein Messer in der Hand hält? Das hatte sie dann zur Seite gelegt. Und da hattest du keine Möglichkeit? Sie hatte so zu mir gesagt, also während sie das Messer noch an meine Kehle hielt, forderte sie mich auf den Boden zu legen. Naja, und als ich dann da lag, da hatte sie mir dann Tempotücher als Knebel dann im Mund reingesteckt. Ne? Und sie griff dann in ihre Tasche und holte dann da so eine, wie früher die Omas da ihre Röcke mit Gummilitzer. Nee, nicht Gummilitzer, war ein stabiles Band. Ne? Auf jeden Fall, damit hat sie mich dann hinten auf den Rücken gefesselt. Ja. So, dann lagst du da. Dann lag ich da. Und dann? Ja, und sie hat mir dann den Knebel nochmal rausgenommen. Wo hast du den Schlüssel? Gib mir den Schlüssel. Ne? Und ich dann so, ja, hinten in der Hosentasche. Ja, und sie hatte dann aber da auch noch die Kitteltaschen dann untersucht. Da hatte sie mein Handy dann gefunden. Das legte sie aber dann nur zur Seite, anstatt mitzunehmen. Sag ich mal, Gott sei Dank. Ja, und sie immer, sei ruhig und so. Und ja, dann hatte sie halt den Schlüssel. Der Schlüssel für die Kasse oder für was? Für die Kasse und für den Tresor und für den ganzen Laden überhaupt. Was war denn an Bargeld im Laden zu der Zeit? Das war zum Glück nicht so viel, ne, weil die wurden regelmäßig vom Geldunternehmer abgeholt, die Bargeldbeträge. Ne, und wir hatten quasi nur Wechselgeld und Tagesannahmen von 2 Tagen. Was hat die denn mitgenommen dann? Im Endeffekt gar nichts. Och. Weil ich konnte mich glücklicherweise dann befreien. Die hatte den Knoten nicht so fest gemacht. Ich konnte den dann dehnen und meine Hände frei machen. Ja, zack auf, Handy genommen und nur stracks aus dem Laden raus. Und ich habe sie gesehen, sie stand mit dem Kassenschlüssel an der Kasse und versuchte, die Kasse zu öffnen. Mhm. Und du bist von der anderen Seite aus dem Laden raus, nicht an ihr? Nein, an ihr vorbei. An ihr vorbei, aus dem Haupteingang raus und aber schon Handy am Ohr und Notruf abgesetzt. Naja, und dann stand ich draußen und ne, die Polizei, die stellt ja endlos lange Fragen, bis die dann sagen, ja Moment, wir schicken einen Wagen oder so, ne? Mhm. Die wollen dann auch direkt den ganzen Sachverhalt wissen und wie und was und bla und das ich vermute mal, dass die Frau weg war, als die Polizei kam. Genau so ist es auch gewesen. So, und jetzt und der zweite Überfall? Ja, und der zweite Überfall, da kam ein Mann in die Filiale und der machte mir so einen angetrunkenen Eindruck. Und ich denke so, ja, bevor der dir gleich hier noch in die Regale reinfällt, bin ich hin und habe ihn angesprochen. Sag ich, was suchen Sie denn? Ne? Mhm. Ja, das und das, ich ihm gezeigt. Ja, er war sich dann da nicht so sicher. Ich gehe noch mal nach Hause, ich guck mal eben, welche Sorte ich habe. Ja, ja, und dann ging der halt raus. Und 10 Minuten später, ich saß gerade in der Kasse, da kam der dann mit einem Produkt aus der Abteilung, Und ich ihn schon so von Weitem angesprochen. Und da kriegt die wir jetzt gefunden, so locker vom Hocker, ne? Ja, ja. Ich scanne das ein, sag ihm den Preis und da merke ich nur so, der beugt sich so von hinten so zu mir rüber an mein Ohr. Mach keinen Scheiß, ne? Denke ich ja sagt gut. Er. Ist, ja. Ja. Sag ich, ist vielleicht zu teuer oder so, ne? Sag ich, nee, sag ich ihm nochmal den Preis. Mach keinen Scheiß, mach die Kasse auf, sonst schieße ich ja. Und in dem Moment merke ich erstmal, ne, guck er mir runter, da hat er mir eine Pistole in die Seite reindrückt, so, ne? Dann hast, das heißt, du hast dann die Kasse ausgeräumt? Ja, aber da war ich dann so nervös, da kam die ganze Panik wieder hoch und ich sag noch so, boah, scheiße, warum ich immer, ne? Wie lange lag denn das zurück, das andere? 15 Monate ungefähr. Ja. Okay, ja. Wie ging's weiter? Du hast die Pistole gespürt, ja, der wollte das Geld haben? Ja, immer, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Ja. Und dann sag ich so zu ihm, sag ich, bitte mach du keinen Scheiß, sag ich, lass mich jetzt erstmal überlegen, wie ich die Scheißkasse aufkriege. Naja, und dann habe ich sie dann halt aufgekriegt und er nimmt sich dann die Scheine da, ne, hat er sich selber rausgenommen. Hm. Ja, und ich war aber so sauer in dem Moment. Ne, sag ich, boah, warum nimmst du nicht die Rollenwechselgeld auch noch mit? Ne, aber dann ist der dann abgehauen und ja. Und dann war er weg. Dann war er weg. Das heißt, du hast es zweimal erlebt und zweimal hat man doch dann auch Todesangst irgendwie. Aber sicher. Ne? Auf jeden Fall. Mal, als die mir so sagte, ne, mit dem Messer an der Kehle, ich sollte mich da auf den Boden legen. Ja. Boah, wirklich, ne, ich habe früher immer gedacht, ach, das ist eine Floskel oder so. Ne? Mhm. Man sieht wirklich das Leben. Ja. So, und man hat es hunderttausendmal im Fernsehen gesehen, in Krimis oder irgendwo. Ja, ja. Und wenn man dann selbst betroffen ist, ist das... Und zumal sie wühlte ja dann in ihrer Tasche, die sie dabei hatte, wo auch das Messer wohl vorher drin war, sonst hätte ich das ja eventuell gesehen. Ne? Mhm. Sie wühlte da immer, nachdem sie mich gefesselt hatten. Und da denke ich, boah, zieht ihr dir gleich vielleicht noch eine Tüte überm Kopf und dann liegt sie und erstickst ja, oder ja, man, wahrscheinlich also geht einem alles in durch in dem Moment wirklich, ne, da war wirklich Todesangst. Was, ne? Was hat denn die Firma Schlecker damals dir als Ausgleich oder was haben die dir angeboten, was haben die dir Gutes getan? Ja, Schlecker... als erstes ist dann die Berufsgenossenschaft auf mich zugetreten, von wegen hier psychologische Nachhilfe und Betreuung und sowas, ne? Ja. Ja, und von Firma Schlecker, da hast du dann halt einen 100-Euro Einkaufsgutschein als Empfehlung. Für Produkte im eigenen Haus. Eben für Produkte im eigenen Haus. Na super. Genau. Ja, na, super. Ja. Na, ja, habe ich mir auch gedacht. Na, ja. Jetzt bist du arbeitslos? Nein, ich arbeite wieder. Ah, das ist gut. Aber sowas vergisst man nicht. Nein. Also ich habe im Moment immer noch Probleme, wenn jemand von hinten an mich antritt oder so seitlich, ohne dass ich das mitbekomme. Arbeitest du wieder im Verkauf? Ich arbeite wieder im Verkauf, das heißt, da ist man ein bisschen, hat man noch schärfere Augen und guckt genau hin, wer kommt, wie. Ja, das schon. Im Moment bin ich halt bei einer großen Supermarktkette und da sitzen wir mit vielen Kassiererinnen in einer Reihe. Dann ist das ein geschützter Raum. Das für mich in dem Sinne schon, ne, dass ich halt nicht alleine da bin. Also ich hoffe, die psychologische Hilfe der Berufsgenossenschaft hat ein bisschen geholfen damals. Und hat mir sehr geholfen. Ja, ja, und ich muss sagen, auch beim zweiten Überfall, ich hatte denselben Therapeuten, ne, also der kannte halt auch schon die Vorgeschichte und so. Ne. Und ich muss einfach sagen, der wurde von Nordkurs, nannte sich das hier bei uns, die Organisation, wurde hergestellt und... Nichts also zu beklagen. Einfach super. Klasse. Sehr gut. Ja. Ich hab das ja auch damals nie verstanden. Das war natürlich eine reine Geldmacherei der Firma, dass da nur ein Mensch arbeitet. Das war doch völlig klar, dass irgendwann mal was passieren musste. Ja, ich muss sagen, ich habe die 6 Wochen Krankenzeit habe ich ausgenutzt, voll und ganz, ne, damit ich auch diese therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen konnte, weil da musstest du ja auch immer gucken, dass da Termine übereinstimmten dann. Ne? Ja, genau. Ja. Und auf jeden Fall, als man dann der Bezirksleitung mitgeteilt hat, ja, ich komme dann und dann wieder. Ja, mach dir keine Sorgen, bist auch nicht alleine. Ja, und da warst du dann 3 Tage lang in einer Filiale, wo mehrere Kollegen waren. Mhm. Ja, und nach dem 4., 5. Tag, da standest du wieder alleine da. Ne? Ja. Gut, das Thema ist ja nun beendet. Mhm. Iris, danke für deinen Anruf und gut, dass du da gut durchgekommen bist. Ja, gerne und danke, dass ihr auch nochmal zurückgerufen habt. Na klar, hier sind wir. Ja, gut, bleib so, mach weiter so. Ja, ne? Tschüss. 1.22 Uhr haben wir. Und es geht weiter mit der Christel. Die Christel ist 65. Guten Morgen, Christel. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christel. Was ist dein Thema? Ja, mein Mann ist am 13. Oktober 2012 verstorben. Und ich wusste nicht, wie ich das alles stemmen soll. Und da hat mir eine Bekannte gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dass mein Mann überführt wird und ich die Urne hinterher bei mir zu Hause behalten kann. Das habe ich bisher gemacht. Bisher? Das heißt, die Urne steht immer noch zu Hause? Ja. In welchem Zimmer? Im Wohnzimmer. Also mein Mann ist im Prinzip bei mir. Ist das, was für ein Gefühl ist das, wenn du im Wohnzimmer sitzt und siehst die Urne? Positiv. Positiv. Die Urne ist abgedeckt mit einem wunderschönen Engel. Mhm. Und daneben steht ein Grablicht, also was dauerhaft leuchtet. Ein Grablicht, das dauerhaft leuchtet. Bitte? Ist ein Grablicht, das dauerhaft leuchtet. Ja. Ja. In der heutigen Zeit ist es ja möglich. Mhm. Und ich kann meinem Mann guten Morgen sagen, ich kann ihm guten Abend sagen, mhm. Ich kann mit ihm reden. Ich weiß, für viele ist es nicht normal. Mein Mann war schwer krebskrank. Mhm. Er ist verstorben sehr schnell, viel schneller als ich dachte. Mhm. Und diejenigen, die ihn gepflegt haben, eine von diesen Personen, der ich im Nachhinein gesagt habe, wie ich das gebracht habe, da hat sie gesagt, ja, das geben Sie mir doch bitte weiter. Nun habe ich aber Angst, dass das vielleicht nicht so korrekt sein sollte, aber es soll wohl... Ja, korrekt ist es nicht, streng genommen ist es nicht erlaubt. Ja, es geht aber über die Schweiz. Genau, so, das wollte ich dich gerade fragen. Es ist wahrscheinlich übers Ausland gelaufen. Ja. Und bist du mit zur Verbrennung gefahren? Bitte? Bist du mithin zur Verbrennung gefahren? Nein, bin ich nicht. Das heißt, dann hat der Bestatter dir die Urne nach Hause gebracht hinterher. Richtig. Ja. Mhm. Und ich muss nur sagen, jeden Tag, ich meine, Preußer war es ja auch, man ist im Moment, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber tut einem weh. Und dann musste ich in der Erde frieren. Das ist idiotisch, ich weiß. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was musstest du? Dass er in der Erde frieren musste. Ach so, dass er frieren musste, hattest du Sorge. Ja. Man lacht dann darüber, wobei er dann ja schon verbrannt war, aber man hat so Gedanken. Man hat die Gedanken, ja. Und ich bin körperlich nicht in der Verfassung. Ich hätte ihn also auch nicht auf dem Friedhof besuchen können. Das heißt, du bist auch krank oder gebrechlich? Ja. Ja. Was sagen denn so die Freunde, die Verwandten? Es weiß keiner. Keiner? Aber haben die sich nicht also gewundert? Also ganz wenige, nur eine Freundin, der habe ich auch alles übertragen. Haben die Leute sich denn nicht gewundert, dass es keine Beerdigung gab? Und dann ja, das ist die Schwester von ihm, die hat mich gefragt und ich habe gesagt, Reinhard, die Asche ist in alle Winde verstreut. Ach so. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Eine anonyme Beerdigung ohne große Richtig. Inszenierung. Mhm. Sagst du, sie steht im Wohnzimmer, du hast es ja gerade richtig anschaulich beschrieben, wie sie da steht. Steht in deinem Wohnzimmer auch ein Fernseher? Ja, natürlich, den brauche ich von morgens bis abends. Ja, was ist denn bin da? Ich nicht unter Menschen. Ja. Ich hab was ist das für ein Gefühl? Du guckst den Fernseher, vielleicht sogar ein Unterhaltungsprogramm, eine schöne Sendung und dann guckst du mit den Augen ein bisschen vielleicht nach rechts oder links, ich weiß nicht genau, wo sie steht, und dann siehst du diese Engel und den Engel und dahinter ist die Urne. Was ist das für ein Gefühl? Ein angenehmes. Ein rundrum angenehmes Gefühl. Rundrum angenehm. Kein gruseliges oder dass es sich ängstigt. Nein. Viele Leute. Ein warmes, angenehmes Gefühl. Er ist bei mir. Mhm. Und wie gesagt, die anderen rennen zum Grab und legen da Blumen nieder und mein Mann kriegt jeden Tag, also einmal die Woche jedenfalls, kriegt er frische Blumen und ich kann mit ihm reden und er ist bei mir. Ja, Christel, ich frag so genau nach, weil viele Leute das wahrscheinlich gruselig finden. Ich finde es auch nicht gruselig. Also ich finde sowieso, dass jeder Mensch die Freiheit haben sollte, das für sich zu entscheiden, ob eine Urne zu Hause bleibt, ob er auf einen Friedhof Bischof kommt, ob die Asche in den Rhein oder in die Mosel gestreut wird. Diese Freiheiten sollten wir eigentlich haben. Es ist alles noch viel zu streng geordnet in Deutschland. Ja, das bin der Meinung bin ich eigentlich auch. Andererseits frage ich mich, gelingt es denn, wenn man die Urne so nah bei sich hat, kann man dann auch loslassen? Ja. Ja, ich möchte sagen, ich kann loslassen. Und es ist eine gewisse Art von Freiheit auch wieder. Mhm. Ich schenke meinem Mann, wie gesagt, ich war zum Schluss dabei. Mhm. Und er ist in meinen Armen verstorben. Mhm. Ich habe seinen Bart noch gestreichelt. Und habe ich gesagt, ach, ist der wunderschön weich. Aber ich kann es keinem anderen erzählen. Ich fühle mich dadurch alleine. Warum kannst du das keinem anderen? Also diese. Nein, das versteht keiner. Das versteht keiner. In der heutigen Zeit noch nicht. Du meinst mit der Urne das? Ja. Ach so, ja, ich verstehe. Ja, das verstehe ich. Hast du mit deinem Mann darüber gesprochen, dass du das? Nein, wir konnten über nichts sprechen. Im Gegenteil. Er war der Meinung, dass mir alles zusteht. Das sind gewisse Beträge. Und er hat immer gesagt, nein, die Frau ist immer diejenige, die alles erbt. Und die Schwester auch noch mit dabei. Ja, aber ich meine, ob ihr darüber gesprochen habt, dass die Urne bei dir zu Hause bleibt. Na, um Gottes Willen, nein. Nein, darüber nicht. Darüber nein. Nicht. Hm. Nein, das konnte er nicht und er konnte überhaupt nicht über, er hätte ja auch ein Testament machen können, hat er alles nicht gemacht. Ist alles nicht so schlimm, aber die Urne, die jetzt bei mir ist, die gibt mir Kraft. Ich merke auch, dass das für dich tröstlich ist. Stimmt das? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin glücklich darüber. Christel, ich finde das wunderbar. Ich finde das sehr gut. Und häng's nicht an die große Glocke. Niemand wird dir da reinfuschen. Aber ich muss dazu noch etwas sagen, was wirklich wichtig ist. Diejenigen, die damals meinen Mann betreut haben. Mhm. Und eine von diesen Damen, der habe ich gesagt, ich würde ihr im Nachhinein dann mal sagen, wie das geht. Es ist eben heutzutage noch im Augenblick nicht üblich, aber die hat nur gesagt, mein Gott, geben Sie mir doch bitte die Adresse. Mhm. Es gibt bestimmt viele Patienten, ja, die würden damit glücklich sein. Also, ich weiß, dass es einige Bestatter, auch alternative und moderne Bestatter gibt, die einem Menschen auch solche ungewöhnlichen Wünsche erfüllen. Die machen das so ein bisschen in der Verschwiegenheit und das läuft dann über die Verbrennung im Ausland, dann ist das auch gesetzlich richtig, legitim und dann wird das so einfach gemacht. Und ich glaube, dass man da schon auch auf offene Ohren stößt, wenn man das gerne möchte. Ich möchte dich noch was fragen. Nun steht die Urne mit der Asche von deinem geliebten Mann da. Hast du mal die Urne aufgemacht und da reingeguckt? Nein. Warum? Gute Frage. Es ist da an der Seite so eine kleine Lasche dran. Da kann man wahrscheinlich den Beutel rausheben, weiß ich nicht. Hm. Mein Gedankengang wäre, ich bin ja nur auch nicht mehr die Jüngste. Meine Mutti ist 88 geworden. Hm. Und ich möchte gern, wenn es alles so hoch klappen sollte, dass die Urne meines Mannes von meiner Mutti, falls ich überleben sollte, weiß ich nicht, und von mir dann in alle Winde verstreut wird. Ach so. Alle drei Urnen zusammen. Hm. Wo ist die Urne von der Mama? Die ist begraben. Nein, die lebt glücklicherweise noch. Die ist 88. Entschuldige, und das hat, fühlt sich pudelwohl. Entschuldige, da habe ich das falsch verstanden. Da wollen wir der alten Dame noch viele schöne Jahre gönnen, auf jeden Fall. Liebe Christel, also mein Einverständnis, wer bin ich, der da Einverständnis haben kann? Also mein meine Überzeugung. Das werden aber andere nicht verstehen. Ich verstehe es völlig. Mein Mitverständnis, so wollte ich sagen, hast du. Ja, dann ist es halt so und dann musst du es für dich halt so nehmen, wie es ist und du lebst damit gut und nur darauf kommt es an. Nur darauf kommt es an. Du schadest niemandem und es wäre sicher auch im Sinne deines verstorbenen Mannes, wenn er von oben gucken könnte, würde er sagen, Christel, mach das mal. Das ist schon in Ordnung so. Ich find's okay. Ich find's okay. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Sehr, sehr gerne und alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ja, ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Danke tschüss. Schön. Ciao. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir, ihr Lieben. Und unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, mit dieser Schuld muss ich leben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes, wirklich sehr Schlimmes getan haben. Zum Beispiel getötet, vergewaltigt, betrogen oder die ein Leben, wie auch immer, zerstört haben. Wie lebt ihr mit dieser Schuld? Kann man mit dieser Schuld leben? Kann man sich damit arrangieren? Oder erdrückt und erschlägt einen diese Schuld? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr oder gerne auch während der Sendung an. Mit dieser Schuld muss ich leben. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Christine. Christine ist 39. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen. Morgen, Christine. Hallo, ja, ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin ganz froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ich habe es schon öfter mal probiert, ja. Habe ich mal geschafft. Es geht darum, ich lebe in einer Beziehung mit meinem Freund seit 4,5 Jahren mhm. und wir beide leiden unter Depressionen. So ist unsere So ist unsere Beziehung eigentlich ganz gut, wir lieben uns auch. Mhm. Aber wenn ich meine Phasen habe, dann versteht mein Partner absolut nicht, warum ich gerade so bin, wie ich bin. Und das gehört aber zu meiner Krankheit. Aber das, wie stark ist das, eine manische Depressionserkrankung, die du hast? Nee, ich habe eine rezidivierende, kommende und gehende. Das heißt, eine kommende und gehende? Ja, mal mehr, mal weniger. Es kommt immer so auf und die... Und ist das bei ihm ganz genauso? Ja, er hat was andere Symptomatiken. Er hat Angstzustände, er hat Sachen, die jetzt nicht realistisch sind, wo er Angst vor hat und wo ich dann immer sage, ach, da brauchst du keine Angst haben, das geht schon wieder weg. Aber und so. Ihr erzählt euch gegenseitig von eurer Erkrankung und von euren Gefühlen durch diese Erkrankung. Dann wundert es mich aber, dass er dann kein Verständnis für dich hat. Ja, das ist ja das, was mich auch so belastet und beschäftigt. Deshalb rufe ich auch eigentlich an, aus dem Grund. Ne? Sag's noch mal ein bisschen ausführlicher. Was sagt er denn dann, wenn du in deiner schlechten, finsteren, dunklen Zeit bist? Zum Beispiel, ja, raff dich mal auf, beweg dich mal mehr, mach was draus, geh raus, kämpf gegen die Krankheit, lass dich nicht von der Krankheit so beeinflussen. Also so Sprüche, die einem gar nicht nutzen, wenn es einem so schlecht geht. Genau, und dann werde ich noch mehr traurig, ne? Ja, genau. Oder man macht zu oder man wird aggressiv oder sowas. Nee, aggressiv werde ich nicht. Ich bin halt so ein Typ, ich weine dann, ne? Mhm. Ich weine meistens, ne? Und dann kriege ich mich aber irgendwann auch wieder ein. Und meistens ist das dann so, wenn er dann solche Sachen gesagt hat, dann irgendwann ist ihm das auch zu viel, dass ich dann weine. Und dann haut er meistens ab. Und irgendwann kommt er dann wieder nach 2 Stunden. Dann hat er sich auch ein bisschen beruhigt. Dann geht das auch wieder. Mhm. Gibt es denn eine Entschuldigung oder eine Erklärung vielleicht? Ja, er kann das nicht haben. Er möchte nicht, dass die Krankheit mich so bestimmt. Und er kann das nicht haben, wenn ich das so extrem habe, obwohl er die Krankheit selber hat. Und das ist meins, was ich nicht verstehe. Vielleicht, ne? Vielleicht sagt er das zu dir, was er zu sich selbst auch sagen will. Nämlich, dass vielleicht zieht ihn das auch runter manchmal und denkt dann, oh Gott, jetzt habe ich das vor Augen, wie es mir mal vielleicht ergangen ist, wo es mir noch schlechter ging, ich weiß es nicht. Er lehnt die Krankheit bei dir ab, weil er diese Krankheit bei sich auch ablehnt. Das könnte man ja vielleicht so auch erklären. Oder so, also ich bin da auch vorm Rätsel. Wenn ihr beide so angeschlagen seid, stelle ich mir das Leben generell kompliziert als Paar vor. Ja, ist auch. Also, aber wir kriegen komischerweise das immer irgendwie, wie soll ich sagen, hin. Wie oft gibt es denn so im Monat... Reden wir mal von einem Monat. Wie viele schöne und helle und fröhliche Tage gibt es in einem Monat bei euch beiden? 15. Doch, immerhin. 15. Ja, doch. Mhm. Wir fahren auch im Urlaub. Ja. Wir fahren auch zur Nordsee. Und aber das beruhigt mich jetzt. Ich hatte die Sorge, dass du sagst 2-3 Tage oder so. Nee, doch schon. Ja. Mehr, ne? Und ich arbeite auch ehrenamtlich, zwar nur 3-mal die Woche, aber es tut mir sehr gut. Ich arbeite mit Kindern, mach so eine Betreuung für Kinder, die in so einem Freizeitzentrum, wo halt Kinder hinkommen, die sich so nachmittags beschäftigen lassen und so, ne? Ist er auch noch berufstätig? Nee. Wie alt ist er? Er ist 44. Und warum ist er nicht mehr berufstätig? Durch die Erkrankung. Durch die Erkrankung. Also sie ist so stark, dass er wirklich jetzt... Ist er schon Rentner, Frührentner? Ja, ich auch, ne? Ach so, naja. Beide. Seid ihr beide in ärztlicher oder psychologischer Betreuung? Ja, auch bei der gleichen Ärztin, ja. Ah, bei der gleichen Ärztin sogar? Mhm. Kam denn schon mal die Idee auf, dass ihr mal gemeinsam zu der Ärztin geht? Sind wir immer. Ach, ihr seid immer? Mhm. Und habt ihr dieses Problem auch schon mal bei der Ärztin thematisiert? Ja, und die Ärztin meint immer, ja, wenn das so ist, dass er das nicht versteht, dann soll er halt, wenn ihm das gut tut, dann halt um Block fahren und sich dann eben abreagieren und dann, aber sie versteht mich nicht. Ich fühle mich dann alleine gelassen. Mhm. Und also das Gespräch bringt nicht viel, das Dreiergespräch. Nee. Nicht wirklich. Also wir gehen dann mal zusammen rein und vielleicht wäre es auch mal in nächster Zukunft besser, dass man mal mit ihr alleine sprechen könnte. Vielleicht. Vielleicht ist das. Gehst du immer mit deinem Partner dahin? Immer. Halte ich auch nicht für so klug. Nee, finde ich nicht so klug. Du brauchst auch deinen eigenen Bereich, deinen Intimbereich im Seelischen. Und du sprichst vielleicht mit der, ist das eine Therapeutin und Ärztin? Nee, sie ist Neurologin. Ach, sie ist Neurologin. Mhm. Und aber sie nimmt sich immer Zeit, wenn wir Termine haben, und dann fragt sie uns immer, wie es uns geht. Nichts gegen Neurologen. Es gibt tolle Neurologen. Ich habe selbst einen tollen Neurologen. Aber in dem Fall wäre vielleicht ein ausgebildeter Therapeut oder Psychiater ein viel besserer Ansprechpartner als nur denn ein Neurologe. Ich bin ja noch in Behandlung bei meinem Therapeuten. Ich mache ja noch eine Therapie. Ja, aber da bist du doch da alleine bei einer. Da bin ich alleine. Ach so, ja, okay. Bei der Neurologin nicht, ne? Ja. Also bei meinem Therapeut bin ich alleine, da habe ich Einzelsitzungen, ne? Aber zu wenig, alle 4 Wochen nur. Ja, das ist zu wenig. Aber dann versuch doch mal, ich meine, ihr müsst das jetzt irgendwie austarieren, die ganze Sache. Dann mach doch mal den Versuch und sprich doch auch mal alleine mit dieser Ärztin. Vielleicht bringt dich das ein bisschen weiter. Ja, und ich habe noch ein Problem. Ich habe ja ich war ja schon mal verheiratet, habe ja 2 große Kinder schon, 16 und 10. Und die leben ja durch die Krankheit gar nicht bei mir. Die leben ja in der Pflegefamilie, ne? Na, 10 ist das noch nicht so groß. 10 ist noch nicht so groß, aber die Tochter ist ja auch noch nicht erwachsen, aber halt schon ein bisschen verständnisvoller wie jetzt der Junge, versteht das noch nicht richtig, ne? Habe ich auch oft dran zu knacken. Das glaube ich. Wie oft siehst du die Kinder? Alle 6 Wochen. Das ist wenig. Viel zu wenig. Man kann ja gar keine Beziehung groß mehr ausbauen. Ja. Sind ja schon 5 Jahre weg. Wie kam das denn, dass sie in eine Pflegefamilie gekommen sind, die Kinder? Ich war damals verheiratet und habe ja meinen Sohn dann geboren vor 10 Jahren. Und dann ist die Krankheit auch nochmal richtig stark ausgebrochen. Und das heißt, du warst gar nicht fähig für die Erziehung und für die Betreuung? Nee. Für beide nicht, ne? Nach einem gewissen Zeitpunkt. Und mein Ex-Mann hat mich damals auch nicht so wirklich verstanden und hat immer gesagt, ja, was ist das für eine Krankheit? Man sieht nichts, also ist da auch nichts und so, ne? Also ist ein weiterer großer Punkt, der dir zu schaffen macht, dass deine Kinder nicht da sind. Ja, und dann habe ich alles versucht zu kämpfen, dass ich wollte die auch wieder zurückhaben mit aller Macht. Aber heute denke ich ein bisschen anders. Heute denke ich, du hättest es ja gar nicht gewährleisten können. Heute bin ich eingestellt mit Medikamenten. Mhm. Heute habe ich schon ein bisschen anderes Denken als vor 5 Jahren. Würdest du es heute schaffen? Nicht wirklich, weil ich diese Phasen immer in Abständen manchmal habe, ne? Geht es den Kindern denn da, wo sie sind, gut? Ja, doch, würde ich sagen. Ja, okay. Also mein Sohn hat Fortschritte gemacht, meine Tochter auch. Und dann sind die auch schon eingewachsen da in den Familienverbund und das wäre auch vielleicht gar nicht gut, die da rauszureißen. Nee, und das habe ich auch verstanden, dass man das nicht soll. Man soll auch, habe ich nun von meinem Therapeuten gelernt, wenn man Liebe heißt auch loslassen. Und das stimmt auch. Hört sich zwar jetzt hart an, ich liebe die beide. Ja, wenn es nicht anders geht, dann ist es vielleicht der bessere Weg. Ist es halt so, ne? Liebe Christine, wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen wegen der anderen Geschichte. Vielleicht haben wir dann noch eine Idee, hat meine Psychologin noch eine Idee, wie wir dir vielleicht ein bisschen helfen können. Aber auf jeden Fall sprichst du auch mal alleine mit der Ärztin. Das ist, glaube ich, eine ganz gute ganz gut. Ja, das werde ich mal machen. Ja. Das ist auch mal ein guter Tipp. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, gut, danke. Tschüss. Und schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich auch. Tschüss, ciao. Tschüss. Ja, ja, schöne Weihnachten. Das ist gar nicht mehr lange hin. Erster Advent hatten wir schon. Und so vergeht die Zeit sehr schnell. Sascha, 37, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sascha. Um was geht's? Ja, ich habe also eine sehr seltsame, verrückte Neigung, die unter anderem auch sexuell bedingt ist. Und zwar, da kamen auch schon mal Berichte drüber im Fernsehen, das ist also, man nennt das Ganze so Geldsklaverei oder Money Slavery. Und ich kann halt nicht anders, als wenn Frauen es darauf anlegen, mir von Frauen halt das Geld aus der Tasche ziehen zu lassen. Ach so, und das findest du dann sexuell erregend, wenn eine Frau dich quasi ausnimmt finanziell? Wenn es mich überkommt, genau. Dann erregt mich das sexuell und... Es muss aber gar nicht dann zu einem sexuellen Akt mit der Frau kommen. Nein, das Ganze findet ja ohnehin vorwiegend über Internet oder über Telefon statt. Wie nennt man das? Money? Money Slavery oder auf Deutsch Geldsklaverei. Die Damen nennen sich Geldherrinnen oder Gelddominas. Mhm. Habe ich mal vage von gehört. Ich meine, dass wir auch schon mal vor längerer Zeit jemanden hier hatten. Bin aber nicht so ganz sicher. Erzähl doch mal, wie das so abgeht. Wie lernst du die Frauen kennen? Wie funktioniert das? Wie kriegen die dann dein Geld? Ja, also irgendwann, ja, man ist dann auch vielleicht gerade ein bisschen einsam oder so und dann überkommen einen Gedanken und dann wird man halt, ja, ich druck's jetzt mal so aus, also tut mir leid, ich weiß nicht, wie es anders ist, man wird dann geil quasi. Mhm. Und dann geht man halt ins Internet und will es dann zwar eigentlich nicht wirklich machen und sage immer nur, ich guck nur mal rein. Dann gibt man halt irgendwelche Suchbegriffe ein, wie halt zum Beispiel Geldherrin oder sonstiges, mhm, was damit zu tun hat. Dann, mhm. Und dann ploppen da schon Sachen auf? Bitte? Und dann ploppen da schon Sachen auf? Ja, dann kommen da auch sehr schnell die entsprechenden Seiten und dann, wie gesagt, eigentlich will ich da nur mal reinschauen, das nicht wirklich machen, aber die wissen halt genau, wie sie es machen, psychologisch, dann steht da schon, dann haben sie da Bilder von sich, aufreizende Bilder, dann steht da halt, ich bin die Größte, ist deine Pflicht, mir dein Geld zu geben, bla bla bla. Mensch, da steht wirklich, ich bin die Größte und es ist deine Pflicht, mir dein Geld zu geben, das steht da. Zum Beispiel. Und stehen da auch Telefonnummern, dass man die anrufen muss? Das ist unterschiedlich. Meistens sind es halt, dass man halt mit den Damen dann chattet. Mhm. Oder aber auch, wie du sagst, Telefonnummern, halt 090-Nummern, dann wird man quasi auf diese Art dann abgezogen. Ach so, da musst du kein Bargeld irgendwohin überweisen, sondern dann läuft es über die Telefonleitung. Ja, oder halt, wie gesagt, chatten, dann, das Chatten kostet schon mal meistens Geld und dann bringen sie einen halt auch dazu, einem Amazon-Gutscheine zu schicken oder per PayPal oder eNet-Cash zu bezahlen oder auch richtig, Sofortüberweisung, Online-Überweisung. Ich muss mal fragen, das Chatten kostet Geld, da kann man auch Geld vernehmen? Das auch, ja. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Also wenn du dich irgendwie bei denen in so ein Chatprogramm einwählst, dann kostet das gleich Kohle. Ganz genau. Und kann das dann, wie lange läuft dann so ein Gespräch oder so ein Chat, so eine Chatphase mit einer Frau zum Beispiel? Ja, ich, also im Prinzip, bis man halt quasi den sexuellen Höhepunkt erlebt. Achso, du bist dann währenddessen ordinierst du? Ja, genau. Aber die wissen halt genau, wie sie das auch hinauszögern, damit sie halt so viel wie möglich abzocken können. Das heißt, in dem Moment, wo du deinen Orgasmus hattest, gibst du natürlich nichts mehr. Dann, also ja genau, während des Orgasmus, während des Gesprächs fühlt man sich ganz toll und danach dann im Gegenteil ganz mies, was habe ich wieder für eine Scheiße gemacht, wie pervers ist das und so. Und es kann sein, dass also während das Ganze ja dann auf den Höhepunkt zukommt, dass die Frau dich animiert, du musst mir jetzt so und so viel Geld auch zum Beispiel überweisen. Genau, so läuft das. Online-Banking oder sowas machen? Per Online-Banking, per PayPal oder Amazon-Gutscheine nehmen die sehr gerne. Das heißt, das können die dann sofort sehen, ob du das auch gemacht hast. Genau, Amazon-Gutschein ist ja sofort da. Genau. Und per PayPal ist auch sofort dann da. Wie viel, über welche Summen reden wir denn dann, wenn du so eine Session da hast? Was kann da über den Tisch gehen? Also ich nehme mal ein ganz extremes Beispiel. An einem Abend waren es 400 Euro. Ja. Per Amazon-Gutschein. Und ja, im Prinzip hatte ich das Geld gar nicht wirklich. Hab mir gedacht, okay, das treibe ich dann schon irgendwie auf. Aber mittlerweile habe ich halt Schulden, unter anderem halt bei Amazon. Gott, oh Gott, wie viel? Wie bitte? Wie viel Schulden inzwischen? insgesamt, also ja, 3.000, 4.000 Euro und ja. dazu kommt dann noch ein Kredit, den ich mal aufgenommen habe, um das halt zu überbrücken und damit kommen wir schon Richtung 6.000, 7.000 Euro. Und diese 4.000, diese 400 Euro Nummer, wie oft kommt sowas vor, dass das dann so teuer wird, wenn du dass der Orgasmus so teuer wird? Also mit den 400 Euro, das war schon sehr extrem. Also aber 100, 200 Euro ist schon des Öfteren mal. Was ja auch sehr viel Geld ist. Wenn man das auf einen Monat zusammenzieht, entsteht ja eine Summe, da stark an einem die Ohren. Ja, ich bin pleite. Was machst du? Bist du berufstätig? Ich bin berufstätig, ja. Was machst du, wenn ich fragen darf? Ich bin Verladung. Verladung, also auf jeden Fall ein Job, wo du auch keine Riesensummen verdienst. Keine Riesensummen. Normaler Verdienst. Normalverdienst, ja. Bist du solo? Ich bin solo, ja. Ja. Das heißt, dein ganzes Geld geht sowieso per se in diesen Kram rein? Sehr viel. Ja. Und ich will auf jeden Fall davon loskommen. Wie lange machst du es schon? Ja, also zum ersten Mal habe ich davon im Internet gelesen. Das ist das vielleicht 5, 6 Jahre her. Mhm. Und 2, 3 Jahre später dann... ich hatte einmal auf so einer Seite gelandet, also habe es dann wirklich mal gemacht und es ist im Prinzip eine Sucht, sag ich mal. Versuch mal, Sascha, annähernd mir begreiflich zu machen, die Geilheit begreiflich zu machen, die du empfindest, wenn du dann einer wildfremden Frau irgendwelche Geldsummen einfach überweist. Also ich denke, das basiert auf verschiedenen, ich sag mal, psychologischen Grundlagen. Ein davon ist im Prinzip eine schöne Sache. Es geht einfach darum, halt... im Prinzip ist es Liebe, eine Frau zu verehren, ihr alles zu geben. Nur ist das natürlich, was die Frauen da machen, im Prinzip, die wird nur aufs Geld scharf. Es ist nicht wirklich gefühlvoll, was die machen. Könnte ich verstehen, wenn du die real siehst und würdest die beschenken und das wäre ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Aber es ist ja ein irreales Wesen. Vielleicht sitzt da gar keine Frau im Übrigen, kann ja auch sein. Das gibt es mit Sicherheit auch. Dass da irgendwer sitzt, der dich einfach komplett verarscht und du weißt es sogar. Und trotzdem machst du es. Wie ist das erklärbar? Ja, gut. Natürlich halt in dem Moment hat man sich einfach nicht im Griff. Und das ist eine Sache. Und so eine andere Sache, die dann irgendwie so in mir stattfindet, ist irgendwie, also im Prinzip, es ist im Prinzip eine Unterart von Sadomaso. Mhm, das glaube ich auch, ja. Ich bin devot eigentlich. Du bist devot, ja. Ich war auch schon vorher und hatte auch nie Probleme damit, auch psychologisch nicht. Ich bin damit gut klargekommen. Ich habe mich deswegen nicht irgendwie, ich habe das nicht als Perversion oder so. Nein, bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch völlig okay. Vollkommen okay, nur das ist halt jetzt nicht mehr okay. Wenn du diese Chatterei machst, geht es da auch um sexuelle Dinge? Macht die dich auch richtig heiß? Das ist auch zeitweise, ja. Das spielt auch eine Rolle. Also es hätte ja sein können, dass es so abstrakt ist, dass es nur noch um Geld geht und gar nicht mehr um Sex, aber dich das wiederum anmacht. Ja, genau, das macht mich dann an in dem Moment, richtig, genau. Selbst das, auch wenn es gar nicht direkt um sexuelle Begriffe geht, sondern ums Geld, das du bezahlen musst, macht es dich an schon. Ja, genau. Mhm. Das ist ja irre. Könnte man ja auch sagen, warum gehst du nicht real zu einer Prostituierten? Ich war einmal bei einer normalen gewerblichen Domina. Die sind natürlich auch sehr teuer, aber es ist was anderes. Mhm. Die sind also, zumindest die, bei der ich war, die ist also schon mit Gefühl dabei und geht ihr auch nicht darum, die Leute abzuzocken. Die muss natürlich auch leben, das ist klar, ist auch sehr teuer. Aber es war ein ganz anderes Gefühl. Ich habe mich danach nicht mies gefühlt. Mhm. Da ist es ja auch eher ein klares Geschäft. Dieses ist ja reine, wirklich, wie du sagst, reine Abzocke, reiner Betrug ist das. Ja, es ist auch Geschäft mit so einer gewerblichen Domina. Ja, es ist Geschäft, aber es ist irgendwie doch mehr als Geschäft, wenn man zu einer guten Domina geht. Mhm. Weil die weiß man, die haben auch wirklich selber auch die Neigung, wenn es eine gute ist. Mhm. Und es war einfach anders. Ich habe mich danach nicht mies gefühlt. Mhm. Aber wenn ich so einen Chat hatte mit so einer Gelddomina, dann fühle ich mich mies hinterher. Immer jedes Mal. Danach ja. Ja. Wenn es vorbei ist, ja. In dem Moment, wo es stattfindet, ein absolutes Glücksgefühl, absolutes Hochgefühl. Ja. Obwohl ich dabei auch gedemütigt werde, ausgelacht im Prinzip. Die lachen einen ja auch noch dafür aus, dass man ihnen ihr Geld gibt. Mhm. Aber das ist ja genau deine Veranlagung. Das ist die Veranlagung. Die, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen und in einem gewissen Spielrahmen ja völlig in Ordnung ist. In gewissem Spielrahmen ja. Nur wie das halt mit solchen Sachen ist, man hat sich nicht unter Kontrolle. Ja, finde ich auch ganz bedenklich, was du da machst. Vor allem reitest du dich da einmal psychisch, aber auch rein materiell völlig rein. Und die Gefahr, dass du da hoch verschuldet bist oder deinen Job verlierst, oder weiß ich, wenn man es jetzt ganz weiter spinnt, ist nicht gering. Die ist nicht gering, richtig. So, gibt es Anläufe oder Versuche deinerseits, das zu unterbinden? Also ich habe es bisher immer nur halt mit eigener Kraft versucht und habe auch immer schon mal längere Zeit durchgehalten, weil ich habe auch andere Sachen in meinem Leben, die mir wirklich auch sehr wichtig sind, die auch teilweise Geld kosten. Ich habe auch Hobbys, Sammelleidenschaften und so. Und dadurch habe ich das auch immer schon mal längere Zeit geschafft. Aber du bist immer wieder rückfällig geworden. Immer wieder rückfällig geworden. Das ist ja dann auch eine ganz einsame Sexualität, die du hast. Du sitzt immer nur vor deinem PC und onanierst. So ist es im Prinzip, ja. Es gibt auch nie irgendwie dann auch noch reale Treffen mit Frauen mal. Das gibt es auch, aber hatte ich bisher noch nicht. Ja. So, mehrere Anläufe unternommen, hat nicht geklappt. Kannst du, ich glaube, das kann man, du könntest ja all diese Adressen sperren lassen bei dir. Das muss ja technisch irgendwie möglich sein. Ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Also wenn das irgendwie geht, dann... Das wäre sicher eine Maßnahme. Auf jeden Fall, nur... Was man sperren kann, kann man ja auch immer wieder entsperren. Entsperren. Deswegen, wenn das so thematisiert ist von dir als Problem und auch als Abhängigkeit und als Sucht, dann finde ich, dass du wirklich ein Fall auch für eine Therapie bist. Ja, möchte ich auch sehr gerne machen. Ich habe schon ein paar Mal im Internet nachgeschaut, aber bisher noch nicht so das Richtige gefunden, dann, wo ich halt... Dann werden wir es uns mal schlau machen für dich, Sascha, und dich zurückrufen. Und wenn du da so entschlossen bist, das zu machen, ist das eine gute Voraussetzung, dann mach es, damit du von dem Scheiß, das muss ich wirklich so sagen. Es ist so, ja. Ja, es ist Dreck. Es ist richtig Dreck. Ist es, ja. Ich habe für alle sexuellen Varianten immer volles Verständnis, aber das ist wirklich Dreck, weil es dir nur schadet. Wie gesagt, die Basis davon ist im Prinzip sehr schön. Mhm. Und was ich mir wünsche, ist halt entweder, also ich kann keinen normalen sexuellen, Verkehr haben. Entweder halt, dass ich normal werden kann, auch ganz normal Frau und Kinder, oder aber auch eine Beziehung mit einer dominanten Frau, wo es aber auch wirklich auf Liebe basiert, die auch wirklich mit Herz dabei ist, weil im Prinzip die Basis davon ist im Prinzip eine schöne Sache. Gut. Ja. So, Sascha, jetzt legst du bitte auf und Christina, meine Psychologin, ruft dich an, alles weiter im Hintergrund. Ja, vielen Dank. Viel Glück, alles Gute. Vielen Dank, ja. Tschüss. Tschüss. Sascha, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist die Marion, die ist 52. Hallo Marion. Ja, Jürgen, hallo, grüß dich. 53. Hallo Marion. 53. Ja, schon. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich seit 16 Jahren nicht die leibliche Mutter, aber die Mutter oder die Mama eines Sohnes bin. Mhm. Und ein adoptiertes Kind. Ein Pflegekind. Ein Pflegekind, ja. Genau. Ja. Und ich habe heute erfahren, dass die leibliche Mutter an Lungenkrebs erkrankt ist. Gab es in diesen 16 Jahren Kontakt zur leiblichen Mutter? Nein, gab es nicht. Nein, nie. Die Eltern, also die leiblichen Eltern haben auch nie Kontakt gesucht. Bis jetzt Anfang des Jahres kam eine Anfrage und mein Sohn wurde damit konfrontiert und hat aber auch sehr spontan gesagt, er möchte den Kontakt nicht. Wer hat ihn damit konfrontiert? Hast du ihm das dann gesagt? Oder hat Nein, also auch das Jugendamt ist dann auf uns, erstmal auf mich und dann auf meinen Sohn zugekommen und hat gesagt, da besteht der Wunsch der leiblichen Eltern. Er wusste, Kontakt, dass er leibliche Eltern hat. Ja, das weiß er. Genau. Und dann ist eben das formuliert worden und Philipp, mein Sohn, hat damals sofort gesagt, spontan, nein, ich möchte das nicht, das passt jetzt gar nicht in mein Leben, ich möchte das selber entscheiden können. Da gab es dann ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Jugendamt. Philipp brauchte dann ein therapeutisches Gutachten, einen Anwalt. Warum wollte das Jugendamt ihn zwingen, dahin zu gehen? Ja, zwingen, nein, so kann man das nicht nennen. Also ich denke, da hat es irgendwie an der Kompetenz gemangelt, da den leiblichen Eltern das so deutlich zu machen. So dass Philipp da einfach in eine sehr arge Bedrängnis für sich gekommen ist, weil er eben all diese Dinge durchlaufen musste. Verständlicherweise, genau. Dass man damit 16 in Bedrängnis kommt, ist mir völlig klar. Ja, wir haben auch damals schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, was sich wahrscheinlich nicht erinnern. Es hat auf jeden Fall sehr viel Nachwirkungen gehabt. Er hat also auch das therapeutische Gutachten, er hat einen Anwalt, er ist auch vor Gericht gewesen. Es ist also so, dass er letztendlich ein Recht bekommen hat, dass er entscheiden darf, wann da eine Kontaktaufnahme stattfindet. Die hat aber bis heute nicht stattgefunden. Die hat nicht stattgefunden. Und die Frau lebt immer noch. Sie lebt noch, ja, sie hat ja immer noch, es gab ja keinen Kontakt mehr. Es hat allerdings nach diesem ersten Versuch, den Kontakt zu Philipp aufzunehmen, für Philipp sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Also Philipp hat dadurch sehr viel Schwierigkeiten gehabt. Er ist da in ganz viele emotionale Tiefen gekommen, eben aufgrund der Auseinandersetzung mit seiner Biografie. Hat er denn eigentlich in all den Jahren mal den Wunsch geäußert, von sich aus, er würde gerne die leibliche Mutter kennenlernen? Nein. Nein, gar nicht. Nein. Wird jetzt der Druck erhöht, vielleicht aufgrund des Fortschreitens der Erkrankung der leiblichen Mutter? Hat sie nochmal den Wunsch an euch herangetragen, dass sie den Sohn sehen möchte? Ja, nein. Also diese Erkrankung der Mutter, die stand bislang gar nicht zur Debatte. Es war ein Bruder, er hat noch leibliche Brüder. Ein Bruder war an Krebs erkrankt und da sollte Philipp schon in Kontakt. Also das war so eine Argumentation. Das wollte er aber nicht. So, und heute hatte ich ein Gespräch mit dem Jugendamt und da hat mir das Jugendamt mitgeteilt, dass jetzt eben auch die Mutter erkrankt ist. Ach so, das ist ganz aktuell jetzt mit der Erkrankung. Das ist jetzt ganz aktuell. Wo, genau. Hast du es deinem Sohn schon erzählt? Nein, das habe ich heute nicht gemacht, weil ich erstmal für mich, das ist eigentlich jetzt mein eigentliches Thema. Meine ganz spontane Reaktion und Emotionalität war, klar soll Philipp da Kontakt aufnehmen zu der leiblichen Mutter. Meine spontane Reaktion gerade war, ja, das musst du ihm natürlich sagen, aber ich würde ihm wieder komplett freistellen, ob er das will. Ich finde, er muss das nicht. Das sind ja für ihn letztendlich fremde Menschen. Und wenn er jetzt in so eine Konfrontation da kommt, die leibliche Mutter liegt quasi im Sterben oder hat Krebs, die sich um ihn all die Jahre nicht gekümmert hat, das würde ich dem jungen Mann komplett freistellen. Und darum wollte ich mit dir sprechen, weil genau das ist dann der Nachgedanke gewesen und das wollte ich von dir nochmal hören. Ich glaube, ich muss ihm das sagen, weil ich möchte die Schuld nicht auf mich laden, ihm das nicht zu sagen. Das finde ich auch. Allerdings nicht mit diesem Gefühl, dass ich damit verbinde, dass er das für seine Biografie braucht. Genau so. Sondern das zurückhalten, sondern sagen, so Philipp, das ist der Fakt, bitte entscheide du. Ah ja, ich muss Schluss machen, aber ich habe dir das Wesentliche gesagt. Danke trotzdem, alles Gute. Genau. Tschüss. Alles ciao. Gute dir auch. Tschüss. In der Technik, Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder das Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.